sich geglaubt, man muss sich lieben, wenn man sich küsst und Händchen hält. Doch der Verstand unterliegt längst den Trieben, und bisher war ich immer vor die Wahl gestellt. Diese Gelegenheit zu nutzen oder alleine in meinem Zimmer die weiße Weste zu benutzen oder wohl irgendwo schlimmer. Aus diesem Grund scheiß ich auf Liebe, dem was mir angeboten wird. Darin sind wir nicht erst am Spielen, das Publikum bald gerührt. Ich frage dich, wie würdest du reagieren? Für was würdest du dich entscheiden? Dich schuldig machen und die Unschuld verlieren? Oder überlässt du es lieber den anderen beiden? Ich werd Gelegenheiten nutzen, anstatt alleine meinen Zimmer. Ich mache es ja nicht grundsätzlich, eine schlechte Absicht hab ich nicht im Sinn. Denn in dem Bezug ist jeder verletzlich, irgendwann find ich die Liebe bestimmt, doch bis dahin werd ich Gelegenheiten nutzen, anstatt allein in meinem Zimmer. Komm bald gehört.